Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 31. August 98. Zur Verbesserung deiner Aussichten wünsche ich dir herzlich Glück, wiewohl es mich einige Überwindung kostet, von der Hoffnung, dich in Leipzig einmal etabliert zu sehen, Abschied zu nehmen. Ich hatte mir viel von dieser letztern Aussicht versprochen. Wir wären uns so viel näher, die Kommunikation so viel leichter, dein eigener Zustand so viel freier gewesen. Das Schönste, ja, das Einzige, was der Existenz einen Wert gibt, die wechselseitige Belebung und Bildung hätte dabei gewonnen. Nicht du allein, ihr alle hättet nach meiner Vorstellung an echtem Lebensgehalt gewinnen müssen, wenn du in ein freieres Verhältnis dich hättest setzen können, was doch auf einer Universität immer der Fall ist, und wenn wir, Goethe mitgerechnet, einander näher hätten leben können. Denn jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo unser gegenseitiges Verhältnis, das durch seine innere Wahrheit, Reinheit und ununterbrochene Dauer ein Teil unserer Existenz geworden ist, die schönsten Früchte für uns tragen sollte. Man schleppt sich mit so vielen tauben und hohlen Verhältnissen herum, ergreift in der Begierde nach Mitteilung und im Bedürfnis der Geselligkeit so oft ein leeres, dass man froh ist, wieder fallen zu lassen. Es gibt sogar erschrecklich wenig wahre Verhältnisse überhaupt und so wenig gehaltreiche Menschen, dass man einander, wenn man sich glücklicherweise gefunden, desto näher rücken sollte. Ich bin in dieser Rücksicht Goethe sehr viel schuldig, und ich weiß, dass ich auf ihn gleichfalls glücklich gewirkt habe. Es sind jetzt 4 Jahre verflossen, dass wir einander näher gekommen sind, und in dieser Zeit hat unser Verhältnis sich immer in Bewegung und im Wachsen erhalten. Diese 4 Jahre haben mir selbst eine festere Gestalt gegeben und mich rascher vorwärts gerückt, als es ohne das hätte geschehen können. Es ist eine Epoche meiner Natur, und sie würde noch reicher und bedeutender geworden sein, wenn auch wir in dieser Zeit uns näher gelebt hätten. Doch genug davon. Nur musst du mir verzeihen, wenn ich ungern von deiner neuen politischen Ansiedelung in Dresden höre, zu einer Zeit, wo ich die philosophische und ästhetische Muße und Freiheit als das schönste Ziel des Lebens betrachten gelernt habe. Gedichte hoffe ich dir mit dem nächsten Posttage senden zu können. Ich muss eilen, für den Wallenstein freie Hände zu bekommen, denn ich wünschte euch gar zu gern beim Worte zu fassen und in 5 oder 6 Wochen mit euch zusammenzukommen. Schreib mir doch, ob dir Moltke meinen Brief nun gebracht. Es ist zwar nichts daran gelegen, denn es ist nur ein kurzer Empfehlungsbrief, aber ich habe sonst meine Gründe. Wir umarmen euch herzlich. Meine Frau wünschte von Dorschen gar zu gern zu hören, wie sich Fichte und seine Frau im Karlsbad präsentiert haben. Hast du etwa Schelling kennenlernen, der jetzt nach Dresden gereist ist? Seine Schrift über die Weltseele kennst du wohl. Es ist ein trefflicher Kopf, auf den ich mich auch freue, denn er ist Professor hier geworden. Lebe wohl, dein S.